Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2. 201 an Goethe. Jena, den 31. Juli 1796. Sie können sich von den Xenien nicht ungerner trennen als ich selbst. Außer der Neuheit und interessanten Eigentümlichkeit der Idee ist der Gedanke, ein gewisses Ganzes in Gemeinschaft mit Ihnen auszuführen, so reizend für mich gewesen. Aber seien Sie versichert, dass ich die Idee nicht meiner Konvenienz aufgeopfert habe. Zu einem Ganzen, so wie es auch von dem liberalsten Leser gefordert werden konnte, fehlte noch unübersehlich viel. Eine mühsame Redaktion hat mich mit diesem Mangel gar sehr bekannt gemacht. Selbst wenn wir die zwei letzten Monate ausschließend dazu hätten widmen können, würde weder der satirische noch der andere Teil die nötige Vollständigkeit erlangt haben. Das ganze Werk ein Jahr länger liegen zu lassen, erlaubte weder das Bedürfnis des Almanachs, noch wäre es wegen der vielen Anspielungen auf das Neueste in der Literatur, welches nach einem Jahre sein Interesse verliert, zu wagen gewesen. Und was dieser Rücksichten mehr sind, die ich Ihnen mündlich anführen will. Übrigens ist uns diese Idee und Form noch gar nicht verloren, denn es ist noch so erstaunlich viel Stoff zurück, dass dasjenige, was wir aus dem Alten noch etwa dazu nehmen, darin verschwinden wird. Ihren Namen nenne ich sparsam, selbst bei denjenigen politischen, welche niemanden angreifen und vor welchen man sich gefreut haben würde, ihn zu finden, habe ich ihn weggelassen, weil man diese mit den andern auf Reichardt gehenden in Verbindung vermuten könnte. Stolberg kann nicht geschont werden, und das wollen Sie wohl selbst nicht, und Schlosser wird nie genauer bezeichnet als eine allgemeine Satire auf die Frommen erfordert. Außerdem kommen diese Hiebe auf die stolbergische Sekte in einer solchen Verbindung vor, dass jeder mich als den Urheber sogleich erkennen muss. Ich bin mit Stolberg in einer gerechten Fehde und habe keine Schonung nötig. Wieland soll mit der zierlichen Jungfrau in Weimar wegkommen, worüber er sich nicht beklagen kann. Übrigens erscheinen diese Odiosa erst in der zweiten Hälfte des Almanachs, so dass Sie bei Ihrem Hiersein noch herauswerfen können, was Ihnen gut dünkt. Um Iffland nicht weh zu tun, will ich in dem Dialog mit Shakespeare lauter schröderische und kotzebuische Stücke bezeichnen. Sie sind wohl so gütig und lassen mir vom Spiritus das Personal aus 5 oder 6 kotzebuischen und schröderischen Stücken abschreiben, dass ich darauf anspielen kann. Der Cellini pressiert diesmal nicht, denn leider kann ich schon mehrere Posttage nichts mehr an Cotta bringen. Die Post nimmt nichts nach Stuttgart und Tübingen an. Auch die letzte Lieferung des Cellini liegt noch da, die für das 8. Stück bestimmt ist, und Cotta kann das Manuskript zu dem 7., welches bei der Einnahme von Stuttgart noch unterwegs war, nicht empfangen haben. Aus Schwaben sind seit 8 Tagen keine Nachrichten mehr angelangt. Ich weiß nicht, wie es um meine Familie steht, noch wo sie sich jetzt aufhält. Aus Coburg wird heute geschrieben, dass die Franzosen in wenig Tagen darin einrücken würden, dass aber niemand etwas fürchte. Der allerfurchtsamste Hypochondrist von der Welt, Herr Hess, schreibt dieses an seine Frau, die hier ist. Es muss also wohl wahr sein. Es ist gut, wenn man den Jenensern Zeit lässt, ihre Furcht vor den Franzosen loszuwerden, ehe man ihnen die Komödie zeigt. Es gibt gar gewissenhafte Leute hier, die bei einer so großen öffentlichen Kalamität ein Vergnügen für unschicklich halten. Da, wie ich höre, das Mannheimer Theater auf 1 Jahr suspendiert ist, so werden Sie Iffland wohl wieder in Weimar haben können. Es wäre zu wünschen, dass sich das Weimarische Theater bei dieser Gelegenheit mit einer Schauspielerin rekrutieren könnte. Mademoiselle Witthöft, oder wie sie jetzt heißt, würde wohl eine sehr gute Eroberung sein. Bei mir ist alles wohl auf und der Kleine gewöhnt sich nach und nach. Meine Frau grüßt Sie bestens, leben Sie recht wohl. Ich freue mich, wenn Sie wieder hier sind, auch von den naturhistorischen Sachen wieder zu hören. SCH